Längst längst in aller Straßen rang mich durch Sträucher von Mantzos Gras. Blieb wie besessen und hielt mich verwegen. Sah nach dem Weg und kniete und las. Atemlos und nichts passiert, nichts gesehen, viel avisiert. Viel los, komm verdammt los, niemand ist so weit gereist. Atemlos lauf ich weiter, viel versucht und kaum gescheitert. Viel los, kaum bekannt los, niemand ist so oft verreist. Schaute nach vorn und blickte ins Leere, folgte den Sternen Wolken und Wind, fragte nach morgen und hörte von gestern, hörte nicht hin und vergaß, wer sie sind. Atemlos und nichts passiert, nichts gesehen, viel avisiert, viel los, komm verdammt los, niemand ist so weit gereist. Atemlos lauf ich weiter, viel versucht und kaum gescheitert, viel los, kaum bekannt los, niemand ist so oft bereist, niemand ist so oft bereist, niemand ist so oft bereist, niemand ist so oft atemlos. Schau durch die Welt mit blassleeren Augen und nichts, was mich hält. Schaue nach vorn und blick ins Leere. Nie was genommen und doch so viel bestellt. Atemlos und nichts passiert, nichts gesehen, viel avisiert, viel los, kaum verdammt bloß, niemand ist so weit gereist. Atemlos lauf ich weiter, viel versucht und kaum gescheitert, viel los,